Kapitel 16 Trage Christus deine Nöte vor und verlange nach seiner Gnade. 1. Der Kranke bittet um die Arznei gegen Schwäche und Not. Stimme des Jüngers. Herr, voll der Güte und Liebe, ich möchte dich jetzt mit Andacht empfangen. Du kennst meine Schwäche und die Not, unter der ich leide. Du weißt, an welchen Übeln und Gebrechen ich da niederliege und wie oft ich mich bedrückt, versucht, verwirrt und in Sünden fühle. Ich komme nun zu dir, weil du meine Hilfe bist und bitte dich um Trost und Linderung. Ich spreche zu dem, der alles weiß, vor dem mein ganzes Innere offen liegt. Du allein kannst mich trösten und aufrichten. Du weißt, welcher Güter ich am meisten bedarf und wie arm ich an Tugenden bin. Siehe, arm und nackt stehe ich vor dir und bitte flehentlich um Gnade und Barmherzigkeit. 2. Der Bettler hätte gern vom Reichtum der Liebe und ein helles Auge für den Wert der Dinge. Erquicke deinen hungernden Bettler, entzünde meine Kälte mit dem Feuer deiner Liebe und erleuchte meine Blindheit mit der Klarheit deiner Gegenwart. Wandle mir alles Irdische in Bitterkeit, alles Schwere und Widrige in Geduld, alles Niedere und Erschaffene in eine Welt, die ich nicht überbewerte, ja, die ich vergessen kann. Richte mein Herz aufwärts zu dir, zum Himmel, und lass mich nicht unstet auf der Erde umherirren. Fortan sei du allein meine Wonne in Ewigkeit, denn du allein bist meine Speise und mein Trank, meine Liebe und meine Freude, meine Labung und meine ganze Seligkeit. 3. Der Gottverbundene möchte ein Geist mit ihm werden. Möchte doch deine Gegenwart mich ganz entflammen, versengen und in dich umwandeln, dass ich durch die Gnade innerer Einigung und die Glut deiner Liebe umgeschaffen und ein Geist mit dir werde. Lass mich nicht hungrig und durstig von dir gehen, sondern verfahre barmherzig mit mir, wie du so oft wunderbarerweise an deinen Heiligen getan hast. Es sollte mich nicht wundern, wenn ich durch dich ein einziger Feuerbrand würde und mein Ich in mir stürbe. Bist du doch das allzeit brennende Feuer, das nie erlischt, die Liebe, die das Herz läutert und den Geist erleuchtet.